Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen bei Anker mit Taste Side Dish, dem Kartoffelgratin zu eurem Anker mit Taste Steak quasi. ja, Joe und ich haben uns überlegt, dass wir Zwischenfolgen machen und das haben wir auch schon in der anderen Folge angekündigt. Und ja, das wird die erste hiervon. Wie man jetzt schon merkt, das Ganze wird ein bisschen lockeren Rahmen haben, glaube ich. Ich glaube, Joe und ich haben beschlossen, dass wir diese Nebenfolgen für alles Mögliche nutzen, was uns so unterkommt. Die Idee dahinter war so ein bisschen, dass wir immer mal wieder so kleine Themen haben, irgendwie, wo wir sagen, da könnte man jetzt schon drüber reden, aber es gibt kein ganzes Hauptthema her. Oder dass es vielleicht eher was ist, was vielleicht auch nicht unbedingt jeden interessiert irgendwie. Oder jetzt in diesem Fall zum Beispiel, dass wir eine Art Hauptthema-Update haben. Also wir werden diese Woche in diesem Side-Dish über, ja, ein ehemaliges Hauptthema quasi nochmal reden und das ein bisschen neu beleuchten. Es gibt jetzt kein richtig neues Hauptthema her und es ist auch ein bisschen gecheatet quasi, wenn wir gecheatet. Das war nicht mal Absicht. Unintended. Es ist quasi auch ein bisschen gecheatet, wenn wir jetzt einfach das Hauptthema quasi nochmal als Hauptthema nehmen würden, haben wir uns gedacht. Deswegen haben wir beschlossen, wir machen einfach mal so einen kleinen Nebenpodcast raus. Und der wird auch wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Wir haben keine News, wir haben nur quasi ein Hauptthema in Anführungsstrichen. Wir quatschen da einfach nur drüber. Wie gesagt, da kann alles Mögliche passieren. Wird auch nicht so sein, dass wir das jede Woche machen, aber immer mal wieder so zwischen den einzelnen Folgen halt, weil wir immer so diesen schönen Zwei-Wochen-Rhythmus haben, haben wir immer eine Woche quasi, wo nichts kommt. Da werden wir dann einfach mal irgendwie wieder eine Zwischenfolge raushauen. Also alle, die es interessiert, die Bock drauf haben, die können sich die dann ja immer anhören. Ja, Joe, worüber wollen wir diese Woche reden? Was steht denn quasi an? Ja, wir reden über Kickstarter. Hört sich erstmal langweilig an, aber ist, glaube ich, trotzdem ganz spannend. Wollen nämlich so neue, wie soll ich sagen, ja, nicht über Kickstarter im allgemeinen Sinne reden, sondern schon ein bisschen spezieller und wie wir darauf gekommen sind, das hat mit einer aktuellen Kickstarter-Kampagne zu tun, die jetzt am Tag, an dem wir jetzt aufnehmen, noch 4 Tage läuft. Ich weiß nicht, ob die Folge jetzt noch rauskommt, bevor die Kickstarter-Kampagne zu Ende geht. Vermutlich doch, ja. Aber nichtsdestotrotz, also es geht um einen Kickstarter von Harmonix, die viele vielleicht als Entwickler von diversen, ja, Musikspielen wie, bevor ich das falsch sage, Rockband auf jeden Fall, kennen. Und was viele aber vielleicht nicht wissen, ist, dass sie auf der PS2 in den Anfang der 2000er Jahre auch 2 PS2-exklusive Spiele rausgebracht haben, die sich Amplitude und Frequency nennen. Mhm. Ist vom Stil her für die Leute, die keine PlayStation 2 oder einfach keine Ahnung haben, was es ist, vielleicht kennt der eine oder andere vielleicht Audiosurf für einen PC. Das ist so ähnlich, also ein Musikspiel, in dem man sozusagen eine Art Raumschiff fährt und dann der Musik nach sozusagen bestimmte Bahnen abfährt. Also es wirkt wie ein bisschen wie so eine Mischung aus einem Rockband und einem Wipeout, so ein bisschen. Also für die Leute, die Wipeout was sagen, ich hoffe mal, das tut's. Das dürfte eigentlich jeder sein. Ja. Und sie wollten jetzt, ja, mehr oder weniger eine Fortsetzung, so eine Halbfortsetzung, halb Remake vom Amplitude machen und haben sich dazu an Kickstarter gewandt. Sie haben ein Ziel von $775,000. Das bisher aber nur zur Hälfte erreicht wurde, sind nur noch 4 Tage zu laufen. Also es sieht so aus, als würde das Projekt nicht zu Ende gehen, aber nichtsdestotrotz fanden wir das interessant, weil es in dem Sinne so ist, dass Amplitude eigentlich eine IP ist, die nicht Harmonix selbst gehört, sondern Sony, weil damals die Frequency- und Amplitude-Spiele von Sony gepublished und auch mitfinanziert wurden. Mhm. Und das heißt, die Rechte liegen bei Sony. Das heißt, wenn Harmonix gesagt hat, sie wollen eine Fortsetzung machen, hat das bedeutet, dass Sony, ja, erstmal die Erlaubnis dafür geben musste und theoretisch eigentlich auch, wenn es normal gelaufen wäre, das auch hätte finanzieren müssen. Ja. Sony hat aber gesagt, das wird sich wahrscheinlich nicht für uns lohnen. Also wir glauben nicht, dass das Publikum für dieses Spiel einfach da ist, als dass wir da Geld rein investieren wollen. Wir erlauben es euch aber, um einfach mal zu schauen, wie es damit aussieht, die IP zu benutzen, indem ihr einen Kickstarter dafür aufsetzt. Ja, genau. Und das ist eigentlich so, ja, der Punkt, an dem wir eigentlich anfangen wollen, nämlich: Wie sieht's denn eigentlich damit aus, mit dem Nutzen von Kickstarter, um, ja, Interessen abzuwägen, um vielleicht auch, also, kommende AAA-Titel vielleicht damit auch zu finanzieren, wo sich Publisher vielleicht nicht ganz sicher sind, ob sich das überhaupt lohnt. Also, dass man, dass Kickstarter nicht nur sozusagen ein Sprungbrett für Indie, oder kleinere Entwickler sein wird, sondern auch größere Entwicklungsstudios damit arbeiten können, um eventuell eben auch größere Projekte entweder dann teilfinanzieren oder eben auch, sage ich jetzt mal, um Interesse abwägen zu können. Ja, das ist tatsächlich super spannend, weil das tatsächlich quasi eine neue Möglichkeit für Kickstarter eröffnet, das zu nutzen. Eigentlicher Ausgangspunkt so ein bisschen, also wir haben jetzt beschlossen, wir reden auf jeden Fall drüber wegen Harmonix, wie du schon gesagt hast, aber eigentlicher Ausgangspunkt ist vielleicht so ein bisschen Kingdom Come Deliverance. Ich meine, da haben wir auch schon drüber geredet und für alle, die sich da nicht mehr dran erinnern können, da war es ja letztendlich so ähnlich, da war es ja auch so, dass es quasi schon mehr oder minder eine Art Alpha- oder Beta-Version gibt von dem Spiel. Es ist also schon relativ weit fortgeschritten, es sieht nach einem absoluten AAA-Titel aus, es ist sehr aufwendig gemacht, super tolle Grafik-Engine und wurde bisher auch nicht von einem Publisher, aber von einer Privatperson finanziert, also eine Art Sponsor, der das bisher finanziert hat. Dann sind sie damit zu Publishern gegangen eben, mit dieser schon sehr weit entwickelten Version, haben gesagt, hier, wir würden gerne, dass ihr das publisht, wir hätten da gerne noch Geld für, um es weiterzuentwickeln. Und die meisten Publisher haben gesagt, na, so, ne, Mittelalter-Rollenspiel ohne Magie und so ein Kram, gefällt uns nicht, so realistisches Setting, verkauft sich, glaube ich, nicht, baut mal Magie und so ein Kram ein. Und dann haben die gesagt, nee, das wollen wir nicht. Dann sind sie wieder zu ihrem Sponsor quasi gegangen und gesagt, würdest du das weiterfinanzieren? Da hat der gesagt, naja, grundlegend schon, aber vielleicht haben die Publisher ja recht, vielleicht gibt's da keinen Markt für. Wir müssten erstmal wissen, ob es überhaupt genug Interessenten gibt. Und deswegen sind sie ja letztendlich zu Kickstarter gegangen und haben sich dann da quasi finanzieren lassen. Die hatten ja auch ein relativ geringes Goal, wenn man es mal so nimmt. Und es war von Anfang an klar, dass das Geld niemals auch nur ansatzweise reichen würde, um dieses Projekt zu finanzieren. Und dafür war es auch nicht gedacht. Es war, wie du schon gesagt hast, eher so ein Interessenabwägen. Also so ein Schauen, ob es dafür einfach schon eine Fanbase gibt. Und dann quasi mit dem Beweis quasi, den sie dann letztendlich erbracht haben, durch eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, sind sie eben zu ihrem Sponsor gegangen und der hat gesagt, gut, dann finanziere ich das weiter. Offensichtlich besteht da ja ein Markt für. Und das ist quasi ein bisschen ein anderer Ansatz, mit Kickstarter umzugehen. Also vom Prinzip her eigentlich. Ursprünglich war ja das Interessante und das Spannende auch an Kickstarter, dass man mit Kickstarter den Publisher umgehen konnte, aber logischerweise eben nur mit kleinen Indie-Titeln, nicht mit AAA-Titeln. Es ist einfach nicht möglich, weiß ich nicht, 40, 50, 60, 70 Millionen auf Kickstarter irgendwie quasi zusammenzukriegen, um einen AAA-Titel zu finanzieren. Und das ist ja noch, wie wir ja schon öfter mal jetzt gehört haben in den letzten Wochen, fast noch gering eingeschätzt, so ungefähr, wie viel Geld du für so einen AAA-Titel brauchst. Wenn wir jetzt sehen, was für ja, ein Assassin's Creed zum Beispiel oder so ausgegeben oder wird. Oder Destiny, ja, gutes Beispiel. Entsprechend ist es halt so, dass es interessant ist zu sehen, dass damit vielleicht so eine neue Art von Mischfinanzierung stattfindet, beziehungsweise eben so ein Interessenabwägen, also dass es quasi eine Teilfinanzierung der Community und des Publishers gibt, dass der Publisher sich quasi einfach nur absichert durch Kickstarter. Und darüber wollen wir so ein bisschen reden quasi, also über diese Veränderung von Kickstarter und vor allem eben auch über diese Möglichkeit, die sich damit bietet. Wir haben ja damals schon gesagt, als wir das erste Mal über Kickstarter geredet haben und das gilt ja nach wie vor, dass Kickstarter Publisher nicht ablösen kann, einfach weil der, ja, also quasi die monetäre Grenze zu gering ist. Also du kannst einfach nur einen gewissen Wert quasi erreichen. Ich denke, 2-3 Millionen wird irgendwann Schluss sein. Ich glaube, das bestfinanzierte Kickstarter-Projekt war wahrscheinlich bislang das Double Fine Adventure. Hab's jetzt nicht im Kopf, müssen wir mal überprüfen, aber ich denke, irgendwo ich glaub, so da... Die Oya hat, glaube ich, so noch... weiß gar nicht, ob die mehr stimmt, hat. Stimmt, die Oya hat auch... Aber es hat kein, ist halt kein Spiel, aber... Ja, aber also auf jeden Fall, ich meine, die Grenze liegt da zumindest irgendwann relativ gering. Also ich denke, bei 4, 5, 6 Millionen ist irgendwann Schluss. Also viel, viel mehr wird es nicht geben, vielleicht bei speziellen Einzelprojekten. Ich kann es auch mal kurz nachgucken. Ja, genau, du kannst einfach mal kurz nachschlagen. Auf jeden Fall ist da halt irgendwann, wie gesagt, die Grenze erreicht. Und wie wir schon gehört haben, Destiny mit seinen 500 Millionen oder so ein Kram, 250 Millionen haben wir auch schon öfter mal gehört, die Tali gefallen ist. Also es ist einfach eine Menge Kohle. Und die kann man einfach auf Kickstarter schlicht und ergreifend, ja, nicht aufbringen. Also und außer, da ist, oh ja, es ist Torment Tides of Numenera. Echt? Oh. Ja, mit 4,1 Millionen. Krasser Scheiß. Das ist ja lustig. Das wusste ich gar nicht, dass die so viel eingenommen haben. Naja, auf jeden Fall, aber genau, 4,1 Millionen, das ist halt, ne, so ungefähr die Grenze. Ich denke, so 5 Millionen wären vielleicht auch noch drin, aber viel mehr geht einfach nicht. Und das ist jetzt auch schon wirklich, da muss schon eine ziemlich große, alte, extrem beliebte IP kommen, die sowas quasi aufbringt. Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich, dass jetzt sehr viele Stimmen laut werden und dass vielleicht auch ein Stück weit das Harmonix-Kickstarter unerfolgreich ist, obwohl, weiß man nicht genau. Also ich meine, die Harmonix-Leute haben gesagt, es gibt super viele Fans, die immer wieder bei ihnen anfragen, ob sie mal irgendwie einen Remake machen wollen und deswegen haben sie sich dazu entschieden. Also sie haben quasi wirklich daran geglaubt, dass es genug Leute gibt, die es interessiert anscheinend, weil genug Fans bei ihnen nachgefragt haben. Ja, weil sie auch gesagt haben, die 57.000, 70.000 wären sozusagen nur eine Teilfinanzierung. Wenn in dem Moment, genau, in dem der Kickstarter durchgeht, würde Harmonix 1,5 Millionen selbst aus seinem Pool sozusagen investieren. Ja. Ihnen ist also klar, das wird auf jeden Fall mehr kosten als die 75.000. Ja, das aber, ist, glaube ich, klar, ja. Aber viele haben auch schon viele haben gesagt, das ist das erste, glaube ich, große Kickstarter-Projekt, wo der PC nicht mit dabei ist, was einfach daran liegt, dass die IP halt Sony gehört. Ja, klar. Und da haben schon viele gedacht, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn die PC da nicht dabei sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur daran lag, weil ich der Meinung bin, dass es schon richtig ist, dass der PC-Markt momentan natürlich vor allem viel mehr Erfahrung hat mit diesen Kickstarter-Kampagnen, dadurch natürlich, dass die meisten Indie-Spiele natürlich alle erst für den PC entwickeln. Aber ich glaube auch einfach, dass Sony in seiner, ihre Voraussicht, dass Amplitude wahrscheinlich nicht die IP ist, in die es sich wirklich lohnt zu investieren, in dem Sinne dann doch der ausschlaggebende Punkt ist. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es einige andere konsolenexklusive IPs gibt, wo man auch sagen will, naja, wenn da ein Kickstarter kommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das finanziert wird. Egal, ob jetzt die PCler da mit plätschen oder nicht. Ja, absolut. Ich glaube es auch. Also ich glaube, die Sache ist tatsächlich in dem Fall, dass ich auch nicht weiß, ob es wirklich so stimmt, dass es dafür eine Fanbase gibt, die groß und vor allem passioniert genug ist, um zu sagen, wir finanzieren das. Vor allem 775.000 sind halt doch relativ viel Geld. Also auch für eine Kickstarter-Kampagne. Es sind auf jeden Fall keine Peanuts, absolut. Ich meine, es sind mittlerweile 350.000 zusammengekommen, was immerhin schon viel mehr ist, was viele andere bekannte Kickstarter-Projekte bisher eingenommen haben, aber die wollten halt auch nicht so viel. Ja, schon. Also ich glaube, die Sache ist tatsächlich einfach so ein bisschen die, und das ist so der erste Punkt, glaube ich, auf den wir ein bisschen eingehen werden, dass zurzeit ein extremer Unmut herrscht bezüglich dieser Projekte. Beziehungsweise bei Kingdom Come Deliverance war es noch was anderes. Ich glaube vor allem, weil da eben gar kein Publisher hinterstand, sondern eine Privatperson, die es finanziert. Da hat man dann eine andere Verbindung, weißt du? Also ich glaube, beim Publisher ist man oft schnell dabei und sagt halt so, ja, warum finanziert der Publisher das nicht einfach selber? Ja, genau. Die Publisher haben eh genug Geld. Publisher haben einfach keinen besonders guten Ruf, sage ich jetzt mal, in der Industrie. Wohingegen so eine Privatperson mit, ne, also die ist einem grundlegend erstmal sympathisch, weil der das ja aus seinem eigenen, ne, ich meine, klar, der will auch Gewinne mitmachen, aber grundlegend ist einfach nur ein netter Millionär, der an das Projekt glaubt und es finanziert so ungefähr. Ich glaube tatsächlich ist einfach oft jetzt ein bisschen das Problem, dass es sehr viel Unmut in der Hinsicht gibt. Viele Leute haben ja auch schon früher gesagt, warum soll ich große Projekte von großen Firmen finanzieren? Wenn die selbst genug Geld haben, wenn die selbst quasi Publisher zu oder einfach ne die Möglichkeit haben, das Ganze auch mit Publishern zu finanzieren. Das gab es ja nun schon öfter. Es gab ja auch schon andere Projekte von, sagen wir jetzt mal, etwas größeren Studios, die nicht unbedingt irgendwie die kleinen Indies sind, die eben der Normalfall auf Kickstarter sind, sondern eben ein paar größere Studios, die da was durchbringen wollten. Da gab es ja auch schon viele Stimmen, die laut geworden sind, warum sollen wir das jetzt finanzieren? Genau das gleiche gilt, glaube ich, ein bisschen bei Harmonix, wo sie sagen, naja, Sony quasi lässt sich Geld dafür geben, dass sie das produzieren, obwohl sie ja letztendlich diejenigen sind, die damit Gewinn machen wollen. Ich kann mir also tatsächlich vorstellen, dass auch allein dadurch einige Leute das aus Prinzip nicht geplätscht haben. Wobei das natürlich an sich einfach, das ist eigentlich der falsche Gedankengang. Ich habe das von Anfang an, ich weiß nicht, ob wir es damals groß besprochen haben. Ich glaube, wir haben das besprochen, weil ich auch gesagt habe, mich hat es gewundert, wie viel negative Reaktionen es da gibt, dass man sagt, naja, warum müssen wir das finanzieren? Ja, genau. Und ich mir dann gedacht habe, an sich ändert sich überhaupt nichts dadurch, nur dass die Reihenfolge umgekehrt ist. Normalerweise der Publisher legt sozusagen das Risiko hin und wenn ihr das dann später kauft, dann finanziert ihr es so oder so mit. Also die Sache ist halt die, ich meine, das grundlegende Prinzip ist ja eigentlich, entweder spendet man so wenig Geld, dass es nun wirklich keinen Unterschied macht und man sich nicht groß aufregen muss, oder man spendet genug meistens für Tier 2 oder Tier 3, was eigentlich immer eine digitale Kopie des Spiels mindestens beinhaltet. Und dann ist es ja nichts anderes, als man einen Pre-Order von dem Spiel macht. Also als ob man es bei Steam pre-ordert, nur dass man es wahrscheinlich günstiger kriegt im Kickstarter, weil es später im Steam wirklich oder wo auch immer man es dann veröffentlicht, wahrscheinlich teurer wird. Das heißt, letztendlich kauft man das Spiel einfach nur, bevor es rausgekommen ist. Es ist einfach eine Pre-Order, wenn man ganz ehrlich ist. Das heißt also, wenn das Spiel gemacht wird, dann kriegt man einfach das Spiel dafür, für das Geld, das man eingesetzt hat. Und man kriegt es ja dadurch letztendlich auch billiger, als man es kriegen würde, wenn man es direkt im Laden kaufen würde. Also von daher finde ich es auch mal sehr schwierig mit, wir strecken jetzt hier Geld vor und finanzieren. Wir kriegen ja auch einen Gegenwert dazu. Also ich meine, es gab ja schon Filme, die über Kickstarter finanziert wurden. Das zum Beispiel ist was anderes. Man kriegt ja keine Kinokarte geschenkt. Im Normalfall. Das heißt, da finanziert man wirklich. Da gibt man Leuten Geld, die machen was draus, und man hat da nichts von. Aber ich meine, bei dem Spiel, ihr kauft das Spiel mit der mit dem Pledge beim Kickstarter. Ich weiß nicht genau, wo das Problem ist. Ich meine, der Gegenwert ist klar. Man kauft etwas. Es ist nicht so, dass man etwas verschenkt. Also ihr schenkt nicht einfach Geld an die Leute, die das Spiel entwickeln. Und daher finde ich es auch ein sehr schweres und merkwürdiges Argument. Aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen irgendwie der Fall ist. Also ich meine, jetzt ist wirklich die Frage, ist es vielleicht einfach so ein bisschen nicht nur eine Möglichkeit, sondern vielleicht sogar eigentlich die sinnvolle Zukunft von Kickstarter? Es ist sowieso auch die Frage, inwiefern, das ist glaube ich auch noch was wir erklären müssen, ich hau das jetzt einfach mal alles raus und können wir mal schauen, in welcher Reihenfolge und ob überhaupt mit irgendeiner Reihenfolge wir darüber reden, aber nächste Frage ist quasi, hat Kickstarter schon fast wieder sich selbst obsolet gemacht für Indies, weil es Indies als diese Größe in der Spielindustrie etabliert hat. Ich meine, wir haben irgendwann auch schon mal über Indies geredet und auch über diesen ganzen Retro-Boom. Viele Indie-Entwickler sind mittlerweile einfach eine Größe in der Industrie. Viele Indie-Entwickler brauchen gar nicht mehr unbedingt Kickstarter, um zu finanzieren. Transistor zum Beispiel ist ja nie über Kickstarter gelaufen, weil Sony es finanziert hat. Und viele ich glaube nicht, dass es Sony finanziert, sonst würde es nicht auf dem PC erscheinen. Ja gut, klar, ich meine nicht rein, aber Sony wird da trotzdem Geld reingesteckt haben. Weiß oder vielleicht ich hat er nicht. Einfach auch nur... Also, wenn, also viele vermuten, die Konsolenexklusivität für Sony liegt an der Xbox One Paritätsklausel. Okay. Ich glaube, wir haben noch nie darüber geredet, aber die Xbox One hat, oder Microsoft hat eine Klausel, wonach du, also wenn mich, bevor ich das falsch erzähle, bitte nicht zitieren, wonach du als, wenn du ein Indie-Spiel self-publishen willst auf Xbox Live, darfst du nicht vorher schon exklusiv oder zeitexklusiv für eine andere Konsole das herausgebracht haben. Also sie verlangen von Indie-Entwicklern, wenn ihr bei uns publishen wollt, dann müsst ihr es zeitgleich mit anderen tun. Okay. Und da Transistor war anscheinend schon damals schon zeitexklusiv geplant war oder erstmal nur für PS4 Entwicklung war, also selbst wenn sie im Nachhinein gesagt haben, wir wollen dann auf die Xbox One, verbietet es sozusagen diese Paritätsklausel für sie, das zu machen. Es sei denn, sie verschieben die PS4-Version nach hinten. Was natürlich super unsinnig wäre, ja. Also das wird vermutet, das weiß man nicht. Ja, ich meine gut, aber selbst wenn das der Fall ist, also wahrscheinlich haben sie sich dann letztendlich finanziert durch die Einnahmen von Bastion, aber auf jeden Fall gab es keine Kickstarter-Kampagne für Transistor. Und ich meine, Supergiant Games ist jetzt auch nicht mehr, wie du auch schon gesagt hast, es gibt halt ein paar Indie-Companies, die halt mittlerweile super bekannt sind. Also ja, natürlich, ich meine, ich glaube auch nicht, dass Tim Schafer für sein nächstes großes Projekt tatsächlich Kickstarter brauchen wird. Je nachdem natürlich, wie jetzt erstmal Double Fine. Wobei Double Fine wieder was anderes ist. Double Fine ist auch schon ein bisschen... Ja, aber das meine ich. Also es gibt immer mehr Indies quasi, die immer weniger wirklich Indies sind. Oder immer mehr Indies, die jetzt tatsächlich Publisher finden oder die auch aufgekauft werden von großen Firmen. Oder einfach auch, ne, also diese Indie-Welle, die ist viel mehr in der Mitte der Industrie angekommen. Also ich meine, es ist bei weitem nicht mehr dieses Randphänomen, das es ursprünglich mal war. Also ich meine, als Minecraft damals rausgekommen ist, dass ja diese große Indie-Welle so ein bisschen so der große erste Vorreiter der Indie-Welle war, da war das auch relativ spektakulär. Da gab es sowas einfach noch nicht. Mittlerweile sind Indie-Spiele so an der Tagesordnung wie alles andere auch. Ja, mittlerweile sagen ja auch viele, dass selbst so eine Kickstarter-Kampagne mittlerweile auch schon so viele Ressourcen abverlangt von den Entwicklern und so weiter, dass es auch nicht mehr so einfach ist für kleine Indie-Entwickler, so eine Kickstarter-Kampagne aufzuziehen. Also das Ganze zu organisieren mit den ganzen Tiers, mit den Stretch Goals und alles mögliche und dann wirklich in einem Monat da dran zu bleiben, richtig viel Publicity zu machen, hier und da Updates und weiter. Also ich habe jetzt auch schon einige Artikel gelesen, die gesagt haben, das ist extrem viel Arbeit, das sie reinstecken müssen, um einigermaßen, sage ich jetzt mal, das finanziert zu kriegen. Vor allem dadurch, dass es mittlerweile natürlich auch so ist, dass immer mehr Leute natürlich, die Konkurrenz innerhalb der Indie-Szene wird auch immer größer. Ja, klar, und das wird immer schwerer auch für sie, sich abzusetzen. Es gibt ja sogar schon einige Stimmen, die sagen, naja, es gibt mittlerweile fast schon zu viele Indie-Spiele, die auf diese gleiche Art von Nostalgie sozusagen setzen. Also diese Pixel, also vor allem so klassische Pixel-Grafik, wo man nach, sagen wir mal, 10 Spielen so, oh, das ist voll cool, aber irgendwie, wenn dann plötzlich wieder 40 neue von denen angekündigt werden, die du auch immer denkst, naja, jetzt ist es fast das gleiche wie AAA cineastisch, nur anders. Schon, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch so... Also eine Übersättigung des Marktes so ein bisschen. Ja, vor allem ist einfach auch das Problem, dass, wie du schon genau gesagt hast, es entsteht einfach auf Kickstarter Riesenkonkurrenz. Also ich meine, früher wurden auch Dinge finanziert, die wahrscheinlich nicht so professionell gemacht waren. Wenn man sich heute mal anguckt, ganz ehrlich, diese ganzen Kickstarter-Kampagnen sind übertrieben professionell gemacht. Die Videos, die gemacht werden, die Updates. Und davon abgesehen, dass du ja auch oft genug bei Stretch Goals auch schon große Namen mit drin hast zum Beispiel. Weißt du, dann wird der und der und zum Beispiel unseren Soundcheck machen. Auch das musst du erstmal alles vorher organisieren und abchecken, dass die Leute das wirklich tun. Also ich meine, sowas kannst du ja nicht einfach reinschreiben. Also ich glaube auch, dass einfach so eine Kickstarter-Kampagne mittlerweile ein Riesenaufwand ist und dass du dich sehr spezifisch von dem... Entweder musst du einen riesengroßen Namen hinter dir haben, der sich alleine trägt, oder du musst dich tatsächlich auf irgendeine andere Art und Weise absetzen von der Masse quasi. Und viele Projekte auch von großen Leuten werden nicht finanziert oder viele gut aussehende Projekte, einfach weil dafür auch die Masse nicht da ist. Ich meine, nicht jeder Spieler ist ständig und ewig auf Kickstarter und finanziert da alles Mögliche mit. Also ich meine, irgendwann ist der Kickstarter-Markt auch quasi ein bisschen übersättigt im Sinne von, es gibt zu viele Projekte für zu wenig Leute, die tatsächlich auf Kickstarter Geld spenden. Und das ist tatsächlich irgendwie so ein kleines Problem. Deswegen glaube ich auch, dass an sich Kickstarter sich quasi, wie gesagt, Kickstarter hat sich selbst so ein bisschen obsolet gemacht, indem es einfach Indie-Spiele so sehr etabliert hat, dass es mittlerweile genug andere Möglichkeiten gibt, ein Indie-Spiel auch zu finanzieren. Und das Kickstarter dadurch, glaube ich, als Plattform sogar auch einfach so ein bisschen an ihrer Grenze angelangt ist, wie ich auch schon gesagt habe, nicht nur vom Geld her, sondern auch einfach von den Leuten, die da spenden, von allem. Sodass es, glaube ich, tatsächlich einfach vielleicht auch einen anderen Weg für Kickstarter in die Zukunft geben muss. Und dann ist halt wirklich die Frage... Ist der Weg vielleicht genau dieser? Ist dieser Weg dieses eher Interessenabwägen auf Kickstarter? Eher dieses Angucken quasi, ob es da schon in irgendeiner Form einen Markt für gibt, ob es da genug Fans für gibt. Ob man das quasi da schon auf Kickstarter in gewisser Weise so weit finanzieren kann, dass man sagt, der Publisher gibt da noch was dazu und dann ist das Spiel schon fertig. Oder wie bei Harmonix, die selbst gesagt haben, wir finanzieren eben noch einen Teil, selbst einen Teil mit. Das heißt also, wir haben genug Geld quasi in der Firma an sich, dass wir als Firma auch nochmal Geld zuschießen. Ist das vielleicht einfach auch so ein bisschen die Zukunft von Kickstarter? Also ich meine, ich finde das mega spannend, weil ich das eigentlich den sinnvollsten Weg finde. Also als ich das erste Mal Kingdom Come Deliverance gehabt habe, und ich meine, ich glaube, wir haben auch in der Folge kurz drüber geredet, zumindest weil das ja eine Newsmeldung war, ist das tatsächlich, wie gesagt, glaube ich, für mich der eigentlich eingängigste, sinnvollste Weg für Kickstarter überhaupt, dass man diese Teilfinanzierung macht. Dass man, dadurch hat man keinerlei Grenze, wie groß oder klein das Spiel sein soll. Und kleine Spiele können ja immer noch voll finanziert werden darüber, aber gleichzeitig hat man eben, man hat das Beste aus Risikosicherheit, aus Faneinfluss und trotzdem der leitenden Hand von einem Publisher, der gewisse Dinge vielleicht einfach auch nicht zulässt. Also weißt du, ich habe das Gefühl, das ist fast der ideale Weg. Also Community und Publisher tun sich zusammen, um Spiele zu finanzieren und auch ein Stück weit zu planen und zu beeinflussen. Ich finde das irgendwie, also ich meine, es klingt ein bisschen idealistisch und wahrscheinlich ist es alles nicht ganz so schön romantisch, wie ich mir das gerade vorstelle, aber ich finde, das ist zumindest in der Theorie eigentlich der Idealweg. Aber vielleicht geht es auch nur mir so. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Also ich würde es vielleicht nicht so weit gehen, sagen, dass jetzt das Optimale. Es kann optimal sein, wenn die Kombination dieser Teilelemente einfach stimmt. Aber ich würde auch sagen, dass die Art und Weise, wie man Kickstarter zukünftig in Projekte einbinden kann, die vielleicht von Publishern ein bisschen als risky angesehen werden, wo ich aber als Spieler schon eigentlich immer gesagt habe, ich glaube nicht, dass es so risky ist, wie es sich viele Publisher vorstellen. Ich meine, klar, ja, der Publisher wird wahrscheinlich ein bisschen mehr über, also der wird bestimmte Daten haben, die ich nicht habe. Aber es gibt trotzdem so ein paar Sachen. Ich meine, ich glaube nicht, ich bin nicht der Einzige, der schon ganz oft über irgendwelche Foren, irgendwelche Threads gestolpert ist, von wegen, von welcher Spielerserie wünscht ihr euch irgendwie einen Nachfolger oder welche sollte wieder was kommen. Und es gibt ein paar Namen, die fallen einfach immer. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl, dass in irgendeiner Weise irgendjemand oder die Leute, die diese IPs besitzen, ein Interesse daran haben, diese Serien fortzuführen oder irgendwas Neues daraus zu machen, obwohl für viele Leute, glaube ich, das Potenzial da ist. Ich glaube, so Evergreens, die da immer genannt werden, zum Beispiel Shenmue oder eben auch Chrono. Und ich meine, Chrono Trigger gilt für viele JRPG-Fans als das beste JRPG aller Zeiten. Nicht, dass ich da zustimmen würde, aber ich weiß, dass eine große Fanbase hat, Chrono Trigger vor allem. Und wenn jetzt zum Beispiel Square Enix sagen würde, naja, wir wissen nicht genau, wie das Interesse ist, ich wäre echt gespannt, was passiert würde, wenn sie sagen, okay, wir machen ein neues Chrono-Spiel. Wir möchten erstmal gucken, wie viele Leute daran interessiert sind. Wir machen Kickstarter, wir wollen 1 Million. Ich glaube, da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da mindestens fast 2 Millionen rauskommen. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich meine, was ich jetzt natürlich mit dem idealen Weg auch meinte, nur um quasi das noch kurz zu nennen, war, glaube ich, so ein bisschen einfach der ideale Weg für Kickstarter. Nicht der ideale Weg für alle Spielefinanzierung, sondern ich meine wirklich einfach der ideale Weg für Kickstarter. Also es ist quasi, ich finde die sinnvollere Finanzierung insgesamt auf Kickstarter quasi einfach so die Möglichkeit, alle Spiele auf Kickstarter potenziell unterzubringen. Also von daher, das glaube ich einfach. Ich glaube nicht, dass der ideale Weg ist, zu finanzieren ist. Wobei das auch schon ein besserer Weg quasi insgesamt für Spielentwicklung ist als der derzeitige reine Publisher- und Spieleentwicklerfirmen. Also ich glaube halt zum einen, weil der Publisher oft sehr viel Druck ausübt und ich meine, wir haben schon oft genug sehr viele Negativbeispiele gehabt, wo Spiele unfertig rausgekommen sind, wo Spiele auf Druck des Publishers gewisse Dinge entfernt haben, wo gewisse Dinge eingebaut wurden und so ein Kram. Immer mal wieder, wo man eben hört, naja, das war jetzt einfach quasi so ein bisschen eher einfach auf Druck des Publishers hin, dass gewisse Dinge passiert sind und wir wollten das eigentlich gar nicht. Es gab auch schon sehr große und diskutierte Zerwürfnisse. Ich meine, in Deutschland wahrscheinlich der größte war damals Joe Wood und Piranha Bytes, wo es eben um Gothic ging, wo Piranha Bytes ganz klar gesagt hat, Gothic 3 ist so scheiße und verbuggt geworden, weil wir nicht genug Zeit hatten, nicht genug Möglichkeiten, weil super viel Druck in gewisser Hinsicht irgendwie von Joe Wood ausgeübt wurde und deswegen war das Spiel so verbuggt. Und da haben sie ja danach auch getrennt, deswegen gibt es jetzt ja auch Risen als Nebenfranchise quasi, weil die Gothic-Lizenz ja immer noch bei Joe Wood liegt. Aber jetzt also das nur so als kleines Beispiel. Also ich meine, da gibt es immer schon viele Probleme quasi. Ich habe das Gefühl, ein Stück weit ist es vielleicht sogar ein bisschen idealer quasi, wenn man dann eher diese Teilfinanzierung hat. Ich meine, der Publisher wird immer noch seinen Say haben, so ungefähr. Aber ich glaube, gerade wenn die Spieler zumindest einen gewissen Einfluss haben, dann ist das schon ganz interessant. An sich glaube ich einfach nur, ist natürlich eigentlich fast am besten, wenn so ein Studio, ich meine, wie gesagt, man kann dafür viel pro und wieder diskutieren. Wir haben das schon öfter mal gesagt. Auch so ein Publisher kann gut sein. Es kann gut sein, dass ein Publisher dir auf die Finger guckt und sagt, ne, das ist halt wie ein Lektor so ungefähr. Das solltest du vielleicht rausmachen. Ihr müsst euch ein bisschen ranhalten. Wir haben nicht mehr so viel Zeit und so. Also eine gewisse leitende Hand kann der ein oder andere auch gebrauchen. Ich meine, Tim Schäfer selbst hat gesagt, dass diese 2,2 Millionen, die sie fürs Double Fine Adventure eingenommen haben, das Schlimmste war also es ist schon super gewesen, aber gleichzeitig auch total schrecklich gewesen für sie, weil sie festgestellt haben, das Spiel, was sie bislang geplant haben, braucht nicht so viel Geld. Aber dadurch, dass wir das Geld jetzt haben, müssen wir es auch verwenden. Das heißt, wir müssen das ganze Projekt umwerfen. Und wir haben keinen Plan, was wir mit so viel Geld machen wollen. Ich meine, es gab super viele Probleme mit der Entwicklung dieses Spiels, schlicht und ergreifend, weil sie zu viel Geld gekriegt haben auf Kickstarter. Und das klingt erstmal absurd, aber wenn man drüber nachdenkt, macht es durchaus Sinn. Natürlich haben die keine großen Plan, wie die das machen sollen. Natürlich hatten die bisher keinen, der sich nur rein, also keinen hauptsächlichen Produzenten, der sich rein um die Geldsache kümmert. Niemanden, der quasi sagt, okay, das geht nicht, damit passt es genau, damit gehen wir zu weit und solche Sachen. Sowas hatten die alles nicht. Das heißt, am Anfang an der wäre erstmal riesige Probleme, mit diesen 2,2 Millionen umzugehen. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich glaube, insgesamt ist das tatsächlich einfach ein interessanter Zukunftsweg für Kickstarter und wie gesagt, für mich so ein bisschen fast der ideale Weg für Kickstarter. Es ist halt die Frage, wie nimmt das die Industrie auf? Also ich meine zum Beispiel, nutzen das vielleicht in Zukunft wirklich Publisher? Gibt es vielleicht wirklich einfach Publisher, die sagen, geh erstmal auf Kickstarter und dann finanzieren wir dein Projekt, wenn es da erfolgreich ist oder so ein Kram? Und meinst du, dass es tatsächlich irgendwie auch so eine Sache ist, und das ist jetzt wahrscheinlich so auch eine super wichtige Frage, wie nimmt die Community das auf? Also ich habe schon gesagt, dass es eigentlich unsinnig ist, dieser Missmut, dass man jetzt irgendwas finanziert, irgendwie was der Publisher finanzieren könnte, auch wenn das nicht der Fall ist. Trotzdem herrscht diese Meinung ja ein Stück weit auch vor oft genug. Meinst du, das wird sich ändern oder meinst du, das wird einfach ein grundlegendes Problem? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Menschen sind ein bisschen selektiv. Also ich hatte bei vielen Leuten, die dann sich ein bisschen negativ geäußert haben, das Gefühl gehabt, ganz ehrlich, wenn irgendwie die eine IP, die ihr schon lange fortgesetzt haben wollt, jetzt plötzlich sagt, okay, wir machen das jetzt, wenn ihr es wirklich wollt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass einige von denen die Ersten sind, die dann zur Kickstarter rennen und dann plätschen. ja, okay. Also, weil ich finde, das ist immer, interessant ist nämlich immer, dass es dann immer so, dass dann manche so recht widersprüchlich dann argumentieren, so nach dem Motto, ja, in dem einen Flat dann, ja, aber sie könnten doch das auch auf Kickstarter machen, dann könnten sie sehen, dass da Interesse da ist, und andererseits dann wieder sagen, ja, nee, ich finanziere das Spiel nicht von irgendeinem Publisher, das soll er schon selbst machen. Also, irgendwie so, weiß nicht, so ein Widerspruch, den sie anscheinend selbst nicht so merken. Ich glaube, dass das schon funktionieren kann, und ich glaube auch, dass wenn dann erstmal irgendein Spiel da ist, was dann die Leute wirklich mitreißt, dass es dann auch Leute gibt, sage ich jetzt mal, die kein Rückgrat haben, einfach sagen, ja, das plätsche ich jetzt einfach. Ich meine, Final Fantasy VII HD Remake ist ja sogar schon auch im Gespräch gewesen. Ganz ehrlich, Final Fantasy VII HD Remake ist halt zum Beispiel so eine Sache. Square Enix setzt sich hin, macht eine Tech-Demo für die PS3. Seitdem spukt es ja die ganze Zeit herum. Und ja. Ich glaube, niemand erzähle ich was, wenn ich sage, wenn Square Enix wirklich ein HD-Remake ankündigt, dass sich das Spiel verkaufen wird. Dass natürlich. Gott bewahre, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, die Final Fantasy Community ist eh schon super gespalten und super, sage ich jetzt mal, wie soll ich sagen, also uneinig darin, was jetzt ein gutes Final Fantasy ist, was nicht. Aber wenn sie 7 remaken und dann irgendwas dran verändern, ich glaube, das hält die Community nicht aus. Ja, aber das ist halt so die Sache. Also ich glaube auch, ich meine, und andererseits ist vielleicht das auch ein schlechtes Beispiel, weil nicht so ganz klar ist, warum Square Enix das tatsächlich einfach nicht schlicht und ergreifend macht. Ich glaube wirklich in dem Sinne mal, bin ich mal in dem Sinne positiv und sage, Square Enix ist sich, glaube ich, bewusst, dass wenn sie das machen, sie entweder, also sie könnten, werden auf jeden Fall finanziell viel einnehmen dadurch, aber sie können so viel falsch machen. Ja, natürlich, ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, also das ist natürlich jetzt auch vielleicht deswegen ein schlechtes Beispiel gewesen, aber ich meine, es gibt auf jeden Fall Projekte, wo man ganz klipp und klar sagen kann, seit Jahren werden gewisse Dinge gefordert und sowohl Publisher als auch Firma sagen, ja, wir sind nicht so ganz sicher. Ich glaube, da gibt es einige Projekte, die das tatsächlich einfach so exemplarisch machen können. Deswegen ist es jetzt auch noch so spannend, drüber zu reden. Es gibt ja Gerüchte, dass der Shenmue-Gründer mit Shenmue 3 vielleicht zur Kickstarter gehen wird. Richtig, richtig. Und das ist halt so die Sache. Also ich meine, grundlegend, ich meine, da weiß man natürlich auch noch nicht, wenn der es natürlich voll über Kickstarter finanzieren möchte, was ich nicht glaube. Aber ich meine, das wäre zum Beispiel so eins der ersten Projekte, wo man das vielleicht gut absehen könnte. Das Problem ist jetzt gerade, beziehungsweise das Interessante, warum wir darüber diskutieren können, es gibt noch kein Beispiel, dass es entweder das eine oder das andere beweist. Harmonix, glaube ich, ist halb erfolgreich, halb nicht erfolgreich, weil es das Projekt einfach genauso hergibt. Also ich finde, das ist genauso gelaufen, wie man es hätte erwarten können. Also auch so, wie Sony es erwartet hat. Also deswegen, richtig, genau. Ja. Also wie soll deswegen ich sagen, man kann Sony nicht vorwerfen, dass sie es nicht finanzieren wollten. Nee, offensichtlich gibt es da einfach keine Fanbase, die groß genug ist. Und deswegen glaube ich, ist halt einfach auch schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, dass so der Teil finanziell gut funktionieren könnte. Wie gesagt, dafür bräuchten wir jetzt das erste große Projekt, bei dem das so läuft. Vielleicht gab es ein paar Mini-Projekte, die wir einfach nicht mitgekriegt haben, bei denen das schon so war. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich nicht jedes Kickstarter-Projekt verfolge, dass das so läuft. Aber ich glaube zumindest, dass irgendwie, also ein größtes gab es auf jeden Fall noch nicht. Und Kingdom Come Deliverance, wie ist das mit dem Torment Tides of Numenera? Ich meine, das passiert doch auf Planescape Torment, oder nicht? Ja, aber das läuft ja auch ohne Publisher-Finanzierung. Das ist einfach ein normales Kickstarter-Projekt. Ja, okay. Also das ist wirklich, das ist einfach, also zumindest soweit ich weiß, und damals auf Kickstarter auf war es so, das ist einfach ein normales Kickstarter-Projekt war. Das heißt, es wurde einfach voll finanziert über Kickstarter und die haben nichts mit dem Publisher eigentlich im Hut. Von daher, das ist jetzt auch wieder, ja, hat eigentlich auch wieder damit nichts zu tun quasi. Zumal die ja mehr als genug Kohle eingenommen haben, um das auf jeden Fall dreimal zu finanzieren. Ich meine, das soll ja eine isometrische 2D-Grafik und so werden. Die haben ja keine großen Dinge, also die haben zumindest bisher noch nichts, was mega viel Kohle kostet, sodass das Geld nicht ausreichen könnte. Von daher denke ich, passt das dann schon. Und wie gesagt, Kingdom Come Deliverance ist wahrscheinlich einfach, also da war es einfach anders. Da gab es dann keinen Publisher dahinter, sondern eben eine Privatperson. Also von daher. Aber wie gesagt, da bleibt jetzt mal abzuwarten. Es ist auf jeden Fall super spannend, irgendwie in welche Richtung das dann irgendwie gehen wird. Ich glaube zum Beispiel auch tatsächlich, dass es letztendlich, das Gemecker ist eh immer so eine Sache. Ich meine, alle hassen Call of Duty augenscheinlich, trotzdem verkauft es sich wie geschnitten Brot. Das passt auch nicht so ganz zusammen. Alle hassen auch FIFA und es verkauft sich wie geschnitten Brot. Bei FIFA weiß ich nicht, ob das alle hassen, aber zumindest weiß ich, das ist halt einfach, ne, es gibt immer mal sowas. Es ist halt eben so, es ist ja ganz oft auch sowieso, es ist halt die große schweigende Mehrheit und der kleine Haufen, der halt laut genug ist, um gehört zu werden, der ist nicht unbedingt repräsentativ für das, was der Rest quasi denkt. Von daher, ja, keine Ahnung. Ich denke auch letztendlich, dass es sowas sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube auch, dass genug Leute vielleicht auch irgendwann einfach verstehen, dass es, wie gesagt, überhaupt gar nichts damit zu tun hat, dass man für jemanden etwas vorfinanziert, sondern man kauft einfach ein Spiel im Voraus, dass man letztendlich dann halt einfach dafür kriegen wird. Und das Praktische ist ja noch daran, das ist ja nicht mehr sowas wie Indiegogo oder so ein Kram, sondern das ist ganz schlicht und ergreifend immer nur finanziert, wenn du es voll finanzierst. Also du kriegst ja dein Geld, du musst ja nur Geld bezahlen, wenn es wirklich finanziert wird am Ende. Das heißt, du hast ja kein Risiko. Wenn es finanziert wird, weißt du, das Spiel wird wahrscheinlich auch kommen mit höchster Wahrscheinlichkeit und dann passt es auch. Und wenn es nicht finanziert wird auf Kickstarter, kriegst du deine Kohle einfach zurück, beziehungsweise die wird dir gar nicht erst abgebucht. Von daher ist das ja alles relativ... Ja, relativ egal quasi. Es hat ja relativ wenig Risiko eigentlich, Kickstarter. Deswegen bin ich auch ein größerer Fan von Kickstarter als von Indiegogo, wo ja alles letztendlich finanziert wird. Ich meine, oft genug ist natürlich auch super ärgerlich. Es gab natürlich auch schon Projekte, wo irgendwie am Ende so, weiß nicht, 20.000 gefehlt haben von 700.000 und alle haben gesagt, naja gut, die Kohle hätten die Leute jetzt schon ruhig kriegen können, weil, ich meine, die 20.000 machen das jetzt auch nicht unbedingt einen Riesenunterschied. Aber es gibt natürlich auch irgendwie mal so Kampagnen, die halt, was ich weiß, ein Viertel einnehmen und dann kriegt irgendwie bei Indiegogo derjenige trotzdem seine Kohle. Ich meine, es gab ja auch dieses lustige, nette Beispiel, vielleicht können wir das eben nebenher noch erwähnen, dieses lustige Beispiel für dieses verrückte Spiel, was, hoffe, das haben irgendwie alle mitgekriegt, so nebenher, wo jemand das eben über Indiegogo finanziert hat, für 2000 Dollar oder so ein Kram, so ein Ego-Shooter, den irgendwie zusammengepappt hatte, und dann hat das noch in Steam Early Access gehauen. Das war ja so der erste große Early Access-Skandal quasi. Ich glaube, da haben wir letztendlich nicht drüber geredet, oder? Nee, in den News. Ich glaube, wir haben es auch absichtlich rausgenommen, damit wir es hier nochmal erwähnen können. Da war es ja so ähnlich quasi, dass da, das war ja quasi auch über Indiegogo finanziert. Und da war es eben so, dass er quasi die Kohle gekriegt hat, die er haben wollte. Beziehungsweise er hat sie nicht gekriegt, die er haben wollte, aber er hat das Geld ja trotzdem gekriegt, weil... Genau, also er hat zumindest irgendwie ein bisschen Geld gekriegt. Das war halt so ein Ein-Mann-Projekt. Also es war quasi Ein-Mann-Projekt, eine Firma. Er hatte so einen ganz, ganz abstrusen Trailer zusammengeschustert, der völlig bescheuert aussah. Keine Ahnung, wer da wirklich Geld für geplätscht hat. Dann hat er es auf Steam Early Access gehauen und dann gab es eben der Early Access Community oder in der Steam Community eben so ein, ja, es gab ruckzuck eine Reddit-Seite, irgendwie so ein Kram. Das wurde super schnell geflaggt von ganz vielen Early Access-Nutzern als Fake quasi so ungefähr. Und es gab riesen Aufregungen und Valve hat im Zuge dessen auch zugegeben, dass sie derzeit kleine Probleme mit Early Access haben, weil letztendlich müssten sie jedes Projekt quasi sichten von Hand von einem Angestellten, aber dafür gibt es mittlerweile zu viele Projekte, deswegen müssen sie super viele Leute dafür einstellen, die nur das machen, und das kann sich Valve nicht leisten, weil sie von Early Access an sich ja nichts haben. Hat quasi so ein bisschen auch kleine Flaws im System zum ersten Mal quasi dargelegt. Letztendlich war das alles so ein bisschen, das war so ein kleines Strohfeuer. Ich meine, das haben super viele Leute darüber aufgeregt, alle haben gemeckert, haben gesagt, ah, Early Access, wie kann das sein? Und Leute haben dafür Geld ausgegeben. Zwei Leute haben das gekauft auf Early Access. Also ich meine, der Typ hat insgesamt irgendwie 30 Euro verdient oder so. Es gab nur zwei Leute auf der ganzen Welt, die im Early Access dieses Spiel gekauft haben. Weil man schon sofort sehen konnte. Ich habe mir auch gleich gefragt, wer hat denn dieses Spiel gekauft? Wenn man sich diesen Trailer anguckt, vielleicht können wir den ja verlinken. Ey, tut mir leid, das muss einem sofort bewusst sein, dass das kein richtiges Spiel sein kann. Und selbst wenn es eins ist, dann sollte man das nicht spielen wollen. Ach, keine Ahnung, naja, wie auch immer. Vielleicht waren das so Sammler, sie wollen einfach jedes Spiel in der Steam Library haben. Vielleicht, ja. Obwohl, also jedes Spiel, das wäre schon fast unmöglich. Ich meine, es gab ja irgendwann mal dieses verrückte Gewinnspiel, dass du irgendwann, glaube ich, konntest du mal jedes Spiel in der Steam Library gewinnen. Ich habe nur mal letztens ein Foto gesehen, da hat einer, der hat die komplette amerikanische PS2 Library physisch bei ihm zu Hause. Das ist eine riesige Wand voller Spiele. Das ist halt cool, ja, die ganzen Collector halt quasi, ne? Gibt's ja genug von, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Sieht schon cool aber aus. Ja, ich weiß nicht, was sieht schon cool aus, aber gut, ich bin ja auch Steam-Nutzer. Wenn es mir jemand schenken würde, würde ich auch nicht Nein sagen. Na gut, okay, wenn mir das jemand checken würde, würde ich auch nicht nein sagen, einfach aus Prinzip. Auch wenn ich kein Sammler bin, würde ich es trotzdem nehmen, natürlich. Dann ist jetzt die Frage, wie immer, was haltet ihr davon? Was denkt ihr vor allem über den Harmonix Kickstarter, vielleicht auch über den Kingdom Come Kickstarter, vielleicht auch einfach allgemein über Kickstarter an sich als Plattform? Was glaubt ihr, wie sich das in Zukunft entwickelt? Auch hierüber gibt es natürlich gerne immer Diskussionen mit uns auf jeden Fall. Ich meine, die Kanäle kennt ihr alle, uncommentaste@gmail.com und unsere Facebook-Page, unser Twitter, alles Mögliche. Meldet euch da einfach ich würde sagen, dann sind wir am Ende unseres ersten Zeittisches angekommen. Ja. Wie gesagt, das wird es, glaube ich, öfter geben. Wir haben jetzt schon einen Plan für 3-4 weitere Folgen, worüber wir reden wollen, so ein paar Kleinigkeiten, irgendwie sowas. Wie gesagt, das sind oft wahrscheinlich auch Themen, die mich nicht unbedingt jeden interessieren, von daher hauen wir die einfach so raus und hoffen, dass einfach doch genug Leute sich finden, die Bock drauf haben. Nebenher noch ein bisschen mehr Uncommon Tastes zu hören, vielleicht ist auch ganz nett, dass man eben dann in den 2 Wochen Pause nochmal so einen kleinen Happen zwischendurch hat. Wie gesagt, so ewig lang werden die Folgen nicht werden, nur sie wird so immer so 30, 40, 50 Minuten, denke ich. Und dann passt das auch ohne. Also so lange, wie eigentlich unserem Hauptfolgen mal es hätten sein sollen. Genau, also ich meine, ein bisschen so lang wie, obwohl, naja, nee, eigentlich, und meistens sind unsere Hauptthemen ja eigentlich auch wesentlich länger sogar noch als das, aber naja, also ungefähr so ein kleines Hauptthema ohne News, ohne alles so zusammengefasst. Könnt uns auch auf jeden Fall auch gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr die Idee gut findet, ob ihr das gerne öfter hättet, vielleicht einfach jede Woche so ungefähr, also jede Zwischenwoche quasi, dass wir dann eine Zwischenfolge raushauen, schauen wir mal. Vielleicht machen wir nächstes Mal eine Zwischenfolge, wie wir mehr davon überzeugen, Dark Souls 2 zu spielen. Ich habe immer noch kein Dark Souls 2 gespielt, Mann. Oh. Dieses Spiel, Joe ist da sehr, sehr konstant. Jetzt geht es momentan einfach so, dass ich nicht mal mit ihm darüber reden kann, weil ich will immer noch nicht spoilern. Aber so langsam habe ich auch die Schnauze voll davon. Ja, zu Recht auch. Ich weiß nicht, es wird schon demnächst kommen. Ja, naja. Ich habe letztens jetzt gerade Torchlight 2 wieder entdeckt. Das ist super lustig. Das hatte ich irgendwie bei mir rumfliegen auf der Festplatte. Ganz lange, weil ich es irgendwann mal gekauft hatte. Ich hatte halt jetzt gedacht bei God of Games und hat sich rausgestellt, nicht bei God of Games, sondern ich habe es einfach auf der Website sogar des Herstellers gekauft, weil es dafür Dollar halt war. Auf jeden Fall habe ich das jetzt mal angefangen, weil ich das Ewigkeit ignoriert habe und dann wollte ich irgendwas Richtung Diablo 3 haben. Weniger und nicht Diablo ignoriert 3. Als einfach nicht mehr gewusst, dass du es hattest. Ich habe es einfach vergessen, dass ich es hatte, so ungefähr. Und jetzt habe ich es wieder entdeckt. Awesome. Torchlight 2, falls ihr noch nicht gespielt habt und Diablo-Fans seid. Andererseits, wahrscheinlich gibt es das nicht. Wahrscheinlich bin ich der einzige Idiot der Welt, der Diablo-Fan ist und noch nie Torchlight gespielt hat. Also von daher muss ich das niemandem, glaube ich, sagen. Aber damit vertreibe ich mir jetzt gerade die Zeit und halte irgendwie Dark Souls 2 aus meinem Kopf raus. Schick. Guck, wie lange das noch gut geht, wahrscheinlich nicht. Obwohl, demnächst kommt schon Sistor. Nur noch 2-3 Tage. Wann kommt's? In Europa übermorgen. Am 21. schon? Ja. Ich dachte am 25. 21. Geil, das ist ja echt nicht mehr lang hin. Ja, das werde ich mir natürlich auch sofort holen. Da habe ich jetzt auch schon Bock drauf. Ja, dann werden wir auch darüber berichten. Wie gesagt, vielleicht habt ihr auch so ein paar Ideen für Themen sogar, die im Side-Dish quasi behandelt werden können. Falls ihr irgendwie sowas in die Richtung habt, dann schreibt uns einfach mal. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ja. Wie ihr schon gemerkt habt, ist alles ein bisschen Larifari und das soll auch so sein. Und ja, ich glaube, mehr gibt es zum Side-Dish eigentlich nicht zu sagen. Nee, ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Das Lustige ist auch, nur ganz kurz, Mini-Anekdote, bevor wir ganz aufhören auf jeden Fall. Wir haben ungefähr 30 Milliarden Stunden gebraucht, um den Namen Side-Dish zu finden. Obwohl das offensichtlich der offensichtlichste und gar auch nicht kreativste Name der Welt ist, aber wir haben einfach stundenlang gebraucht. Am Ende waren wir schon irgendwie sowas wie Uncome and Taste the Cake. Und am Ende hätten wir immer gesagt, is a lie. Und so Kram. Also wir waren wirklich schon, wir sind schon auf unserem komödiantischen Zahnfleisch gekrochen. Oder Download Cakes. Oder richtig. DLC, Downloadable Cake. Oh Mann, ey, es war echt schlimm. Wir hoffen, Zeitdurch gefällt euch besser als die beiden gerade genannten Beispiele. Merlin war aber auch kurz davor, es einfach Zwischenfolge zu nennen. Ja, richtig, weil ich zu frustriert war. Wunderbar. Naja, gut, also beim nächsten Mal hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Hauptfolge und dann, wie gesagt, gibt es bestimmt irgendwie dann demnächst auch wieder die erste Side-Dish-Folge wieder, die zweite Side-Dish-Folge dann, ja. Die nächste Hauptfolge wird auch wieder interessant, das kann ich jetzt schon sagen. Stimmt, ja, die nächste Hauptfolge wird auf jeden Fall super interessant. Also ja, dann hören wir uns in der einen Woche, wenn die nächste Hauptfolge rauskommt und ja, bis dahin hoffe ich, habt ihr Spaß mit dieser Zwischenfolge, diesem Side-Dish und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Uncommon Taste sagt Wiedersehen. Wiederhören. Schön angeschlossen.